Mir hatte das Jahr in den internationalen Brigaden einen Halt gegeben, der weiter bestand, auch wenn Spanien nun einer furchtbaren Vergewaltigung ausgesetzt war. Immer wieder, während der folgenden Wochen, kam die Frage nach den dortigen Vorgängen auf und nach den Gründen, die den Zusammenbruch herbeigeführt hatten. In Rosalindes Wesen spiegelte sich der politische Zerfall, wie er in einzelnen Menschen zur Auswirkung kam. Am 23. Mai erfuhr sie von Tollers Tod durch eine Pressenotiz, die mir beim Blick auf die dominierenden Nachrichten des Tags entgangen war. Als sie mit tonloser Stimme wiedergab, wie er gestern am Gürtel des Bademantels an der Dusche neben seinem Zimmer im Mayflower Hotel hing, glaubte ich zuerst, dass sie von etwas Geträumtem sprach. Doch für sie war dieses Bild wirklicher als die Kontinuität, die ich zusammen mit Roggeby, Bischof, Lindner aus fragmentarischen Meldungen herzustellen versuchte. Die Titelseiten der Zeitungen hatten verkündet, dass England und Frankreich den sowjetischen Allianzvorschlag akzeptiert hätten und nun bereit wären, sich gegenseitig bei jedem kommenden Angriff militärische Hilfe zu leisten. Es sei zu erwarten, dass Polen und Rumänien sich dem Bündnis anschließen würden. Diesen Rubriken folgten am nächsten Tag jedoch schon Reservationen. Wir fragten uns, was die kleinen Änderungsvorschläge, die von britischer Seite erwogen wurden, bedeuten sollten. Am 30. Mai schien die Unterzeichnung des Vertrags bevorzustehen, was am 1. Juni widerrufen wurde, mit der Begründung, es seien den baltischen Staaten und Finnland nicht genügend Garantien von sowjetischer Seite zugesichert worden. Wir sahen die Sachlage vor uns wie ein großes, verschwimmendes Gewebe, in dem sich hier und da der Verlauf einzelner Fäden erkennen ließ. Am 17. März, zwei Tage nach der Besetzung Prags, hatte die sowjetische Regierung England, Frankreich, Polen und Rumänien zu einer dringenden Konferenz aufgefordert, um Fragen eines gemeinsamen Handlungsprogramms zu diskutieren. Unterm Druck der territorialen Forderungen, die Deutschland an Polen stellte, waren England und Frankreich aufgrund ihrer Verpflichtungen gegenüber Polen gezwungen, nach allem bisherigen Ausweichen Gespräche über eine Absicherung aufzunehmen. Von einer Allianz war noch nicht die Rede, obgleich Deutschland die Übernahme Danzigs und die Abtretung des polnischen Korridors forderte. Die britischen Ränke zur Verzögerung eines Abkommens waren darauf zurückzuführen, dass die Westmächte, gestützt von den Vereinigten Staaten, weiterhin an der Taktik festhielten, Deutschland zu einem einseitigen Krieg gegen die Sowjetunion zu treiben. Mit britischer Billigung hatte die deutsche Regierung, wie wir später erfuhren, Polen eine Kompensation auf sowjetische Kosten vorgeschlagen. Bei unseren Erörterungen in Roggebys Zimmer legten wir dem Handlungsbild eine Landkarte unter, um gleichsam durch ein Raster den Schwankungen und Abbrüchen des diplomatischen Spiels größere Festigkeit zu verleihen. Nach der Annexion des Memellands am 23. März und der verstärkten Hetze gegen Polen kam die britische Verweigerung der Hilfeleistung im Fall einer Aggression gegen das Baltikum einer Absage an die Allianz gleich. Deutschland und die Sowjetunion hatten keine gemeinsame Grenze. Ein deutscher Angriff musste auf dem Weg über Polen, Litauen oder Lettland stattfinden. Von Finnland aus lag Leningrad in Reichweite einer Artilleriebeschießung. Die baltischen Randstaaten, Polen und Rumänien, hatten reaktionäre, halbfaschistische Regierungen, die wohl auf die Erhaltung ihrer nationalen Selbstständigkeit gegenüber Deutschland bedacht, gleichzeitig aber einem Schutzbündnis mit der Sowjetunion abgeneigt waren. Diesen Regimen entgegenkommend schlugen die Westmächte den sowjetischen Antrag auf das Durchmarschrecht durch polnische und baltische Gebiete bei einem deutschen Vorstoß nach Osten aus. Sie wollten es vermeiden, dem Sowjetstaat durch die Zustimmung, dass Polen und das Baltikum zu dessen Interessensphäre gehörten, eine Stärkung zu verleihen. Aus den politischen Formeln und Arabesken ließ sich ablesen, dass England und Frankreich zu einem Militärbündnis bereit seien, wenn es sich um einen direkten Angriff handeln sollte. Doch einen direkten Angriff konnte es nicht geben. Bei einem indirekten Angriff könne kein Beistand in Frage kommen. Unter einem indirekten Angriff verstand die Sowjetunion die Unterwanderung, wie sie zurzeit durch Einschleusung deutscher Staatsbürger in Danzig betrieben wurde. Die britischen Rebuszeichen besagten nichts anderes, als dass die Sowjetunion allein ihre westlichen und nordwestlichen Grenzen zu verteidigen hatte. Den Gedanken einer Allianz, nie ganz abweisend, zugleich mit der deutschen Regierung in Unterhandlungen stehend, versuchte England, sich schadlos zu halten. Eindeutig war die britische Haltung am 15. April zur Sprache gekommen, in einer Aufforderung an die Sowjetunion, ihren Nachbarländern im Kriegsfall Hilfe zuzusichern. Mit dieser zynischen Erklärung schienen die Voraussetzungen für weitere Verhandlungen beendet. Doch zwei Tage darauf hatte England die erneute sowjetische Mahnung zum Abschluss eines militärischen Pakts erhalten. Aus der britischen Antwort ging hervor, dass die Westmächte auch einen direkten Angriff auf die Randstaaten nur als indirekte Bedrohung der Sowjetunion auffassen und sich nicht als verpflichtet ansehen könnten, den Pakt in einem solchen Fall in Kraft treten zu lassen. Erst Schwenkungen in der Meinungsbildung in England, das Auftreten einer von Churchill geführten Opposition, nötigten Anfang Mai die britische Regierung, dem Drängen auf eine effektive Ostfront nachzugeben oder zumindest den Anschein eines Nachgebens zu erwecken, um damit sogleich eigene Initiative vorzuspiegeln. Auch in der Sowjetunion waren politische Veränderungen geschehen, deren Konsequenzen jedoch erst im Lauf des Juni sichtbar wurden. Nach einer winzigen Mitteilung auf der letzten Seite der Pravda war Litvinov, der Fürsprecher einer demokratischen Einheitsfront, am 2. Mai seines Amts als Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten enthoben und durch Molotow ersetzt worden. Die britischen Manöver Mitte Mai zur Wiederaufnahme der Diskussionen wurden von der bürgerlichen Presse als große Tat zur Erhaltung des Friedens hingestellt. Der Sowjetunion dagegen wurde Unwilligkeit zugeschrieben. Fortan konnte England sich für seine Anstrengungen um das Zustandekommen einer Allianz preisen lassen, während die Sowjetunion durch ihre Unnachgiebigkeit die Schuld an der Verzögerung trug. Wie wenig der britischen Regierung an einem Bündnis gelegen war, zeigte sich in der Tatsache, dass sie die Verhandlungen nie auf höchster Ebene führen ließ. Nicht der Außenminister, wie von sowjetischer Seite gefordert, sondern ein untergeordneter Beamter, Strang, reiste am 8. Juni nach Moskau, wo er sich mehrere Wochen aufhielt, ohne, wie die Presse feststellte, Molotows Interesse zu wecken. Währenddessen hielten die deutschen Truppen Übungen an der Siegfriedlinie ab und Danzig, geschmückt mit Hakenkreuzfahnen, befand sich im Festrausch. Sonntag, den 18. Juli, erschallte die Stimme des Goebbels in Danzig und kündete an, dass der Führer bald diese deutsche Stadt, die ins Reich gehöre, besuchen werde. Zu dem bekannten Gebrüll, das aus dem Radiokasten drang, kam die Gewissheit, dass Deutschland zu einem umworbenen Objekt im Mittelpunkt des Zerrkampfs geworden war. Halifax hatte seinem Wunsch Ausdruck gegeben, ein Verständnis zwischen dem britischen und dem deutschen Volk zu erreichen. Englische Wirtschaftsemissäre waren zur Abfertigung von Verträgen nach Deutschland gefahren und der Reichsregierung war, als Köder für ein Übereinkommen, der Zugang zu Kolonien angeboten worden. Und nun machte man sich plötzlich, wie es uns schien, da wir immer nur mit Endergebnissen konfrontiert wurden, die Umstellung der sowjetischen Tonlage gegenüber Deutschland bemerkbar. Am 23. Juni, gleichzeitig mit der Abweisung der britischen Angebote durch Molotow, wurden in Moskau Verhandlungen mit Schulenburg, dem deutschen Gesandten, eingeleitet. Zunächst, beim weitergeführten Hin und Her um die Allianz, glaubten wir, dass die sowjetische Annäherung an Deutschland ein Mittel sei, um die Westmächte zu einem bindenden Ergebnis zu drängen. Dann, als der Sommer fortschritt und sich Anfang Juli, da ein Bündnis immer noch nicht unterzeichnet war, eine sonderbare Ruhe über Europa legte, erfuhren wir, dass ein 10-jähriger, Milliardenbeträge umfassender sowjetisch-deutscher Handelsvertrag abgeschlossen worden war. Mit einem Schlag hatten sich die Kräfteverhältnisse geändert. England und Frankreich standen isoliert. Von Entspannung zwischen der Sowjetunion und Deutschland war die Rede. Lange noch rätselten wir an diesem Ereignis, das dem bisher geführten unversöhnlichen Kampf gegen den Faschismus widersprach. Unterm Eindruck der Massenmorde, die in Spanien an den republikanischen Gefangenen begangen wurden, fragten wir uns, welcher Preis noch gezahlt werden müsse, um den Frieden zu erhalten. Die geschäftliche Partnerschaft zwischen dem Sowjetstaat und Deutschland, sagte Roggeby, brauche nicht die Einschränkung unserer politischen Ziele zu bedeuten. Die Feindseligkeit des Westens habe die Sowjetunion gezwungen, neue Maßnahmen zu ihrem Schutz zu ergreifen. Wir standen vor einem riesigen Bild. Von fern glich es einer Weltlandschaft, einem Schlachtengemälde von Patinier oder Altdorfer. Doch setzte es sich zusammen aus Chiffren, aus Formen und Figuren, die uns unbekannt waren und die wir durch fortwährendes Studieren und Vergleichen stückweise zu entschlüsseln versuchten. Nach dem regnerischen Mittsommer waren die Straßen der Stadt leer geworden, die meisten Menschen aufs Land in die Ferien gefahren. Wir, die wir zurückblieben, gerieten bei der unheilvollen Stille in eine Art Lethargie. Wieder empfanden wir unser Abgeschnittensein und den Mangel an Impulsen, die furchtbare Einförmigkeit unserer Tage. Ein Besuch bei Brecht, um dort vielleicht Erklärungen zu erhalten über die Hintergründe der gespenstischen Ereignislosigkeit, war oft besprochen und immer wieder aufgeschoben worden. Nicht durch Hodan, der häufig bei Brecht zu Gast war, sondern durch die Vermittlung eines Meldegängers, eines Landstreichers, einer hintergründigen und fragwürdigen Erscheinung, wie sie zu dieser Zeit gehörte, kam die Begegnung schließlich doch zustande. Hodan war meinem Drängen, ihn zu Brecht begleiten zu dürfen, stets ausgewichen, sei es, weil er sich von unserer früheren Übereinstimmung entfernt oder weil Brecht die strenge Abgrenzung gefordert hatte. Der reisende Bote, der unerwartet auftauchte und uns die Einladung überbrachte, war Tom Brock, der Maler. Stets bereit, ihm aus dem Weg zu gehen, war ich von dem dürren Mann mit dem schmutzigen, zerzausten Haar, dem stechenden Blick gepackt, festgehalten worden. Gleich einem Dämon, der jeden, der ihn nicht anhören will, verflucht, hatte er sich auch Rosalinde genähert. Mit Lindner ging er um und selbst die besonnene Bischof hielt er in Bann. Für ihn war Schweden nicht die Fremde, sondern ein Jagdrevier, durch das er sich pirschte. Der 45-Jährige, der aus einer westfälischen Arbeiterfamilie stammte, war, als Kind schon seiner Magerkeit wegen, Hering genannt. Im Alter von 16 Jahren in die Gruben gekommen, wo kleine, dünne Leute gebraucht wurden. Lenkte die Zugpferde unter Tage, schob Kohlenkarren, schleppte Holzschwellen, fuhr dann als Schiffsjunge zur See. Dort war es, wie er mir und Rosalinde, die ihm ein Bündel seiner Zeichnungen und Aquarelle trug, einmal erzählte, wie in Benninghofen bei Hörde, da wurdest du angerempelt, gestoßen, getreten, da hattest du Kartoffeln zu schälen, Teller abzuwaschen und den Boden zu schrubben. Alles Schöne und Hohe in dieser Welt, sagte er, gehöre den Reichen. Dass dies mir nichts Neues war, weckte seinen Zorn. Er verachtete meine Ausdauer in der Fabrik, um für einen Hungerlohn den Besitzern mehr Wert zu schaffen, rief mich auf, ihnen die Arbeit hinzuschmeißen, zu vagabundieren, zu betteln und meinem Wunsch nachzukommen, zu malen und zu schreiben. Nur so, sagte er, wüst schimpfend, kannst du Anspruch darauf erheben, dich Prolet zu nennen. Er habe ein für alle Mal mit jeglichem Selbstbetrug aufgeräumt. Vor dem Weltkrieg, als er angeheuert auf Brakers Fischkutter Gutheil seine Gedärme zu Markte getragen hatte, schlug sich während der Revolution in der Ruhr, geriet ins Gefängnis, ins Zuchthaus, dann auf die Landstraße. Dort, sagte er, zwischen den Ärmsten findest du deine Schule, nie in den Akademien, in die du nur gelangst, wenn du dich durch Einschmeicheleien schief und krumm machst. Die klobigen Zeichnungen des Autodidakten mit ihrer dichten Strichführung, ihren Deformierungen, ihrer unbeholfenen Perspektive wirkten überzeugend. Dazwischen aber gab es Machwerk, kitschig, zum schnellen Verkauf hergestellt. Die Frauen, die er einspannte, übernahmen den Vertrieb seiner Ware. Er war verheiratet, hatte ein paar Kinder, wohnte irgendwo in Rosunda, besaß hier und dort Absteigequartiere. Seine Frau, Näherin, schickte er zu den Volkshäusern, den Arbeiterclubs, und war sie nicht genügend blätterlos geworden, zerriss und zerschnitt er ihr das Geschneiderte, verdrosch sie, wie er nicht ohne Stolz zugab. Was trieb die Tochter Osjetskis dazu, fragte ich mich, ihm, ihren Namen ausnutzend, Dienste zu leisten. Und noch unverständlicher war mir, dass Bischof mit blutunterlaufenden Stellen an den Armen, im Gesicht, die von seinen Schlägen herrührten, fortfuhr, nach Käufern für eine Kollektion seiner Bilder zu suchen. Dieser Schnorrer und Stromer breitete sich nun über seine Freundschaft mit Brecht aus und forderte uns auf, an einer Zusammenkunft in Brechts Haus teilzunehmen. Getrennt voneinander, zu verschiedenen Zeitpunkten, hatten wir uns mit der Lidingöbahn vom Humlegården aus zu Fuß oder per Fahrrad zur Station Wasserwägen und von dort über den Redarweg zum Löwstig Nummer 1 zu begeben. Den Garten des dunkelrot gestrichenen Holzhauses sollten wir von der Waldseite her betreten und nur, wenn niemand auf dem Weg zu sehen war. Seine Anweisungen klangen schwätzerisch, die Absicherungen aber waren notwendig, denn nicht nur stand Brecht unter Bewachung und allen von uns war ein Treffen konspirativer Art untersagt, es wurden auch einige in der Illegalität lebende Parteifunktionäre erwartet. Die braune Vorortbahn fuhr am turmgekrönten Klinkersteinbau des Stadions und dem weitläufigen, umzäunten Gelände des Freihafens vorbei. In den Becken lagen die großen Ostseeschiffe, an Seilzügen über die Straße hinweg wurden Loren voll Kohle hinauf zu den Industrien um das Gaswerk befördert. Schwerer, ätzender Rauch stieg aus den Schloten der Fabriken und trieb zu den bewaldeten Ufern der Insel, die wir uns auf der schmalen Brücke mit den eisernen Bögen näherten. Lidingö, jenseits des Vertan, war von ländlichem Aussehen. An den Hängen, am Rand der Waldungen, lagen Villensiedlungen. Durch Schluchten und Felder kamen wir zur dörflichen Haltestelle. Vom Ridarweg war schon das Haus, das Brecht von der Bildhauerin Santesson zur Verfügung gestellt worden war, hinter Felsrücken, zwischen Kiefern und ein paar Birken zu erblicken. Es war höher als breit, doch wurde die klobige, unproportionierte Form teilweise vom Buschwerk verborgen. Jasminstauden standen an den weißen Pfosten des Tors, ihr Geruch vermengte sich mit dem Duft von Holunder. Durch ein Flimmern von Laub, Gräsern und Sonnentupfen ging ich auf das Haus zu, gleich halb vergrabenen Elefanten ragten die grauen Steinrundungen aus dem moosigen Boden. Blätter strichen über mein Gesicht, als ich nach dem Eingang des rückwärtig angebauten Ateliers suchte. Hinter einem Spalier führten zwei Stufen zur offenen Tür des Arbeitsraums. Beim Eintreten hörte ich, wie Tom Brock mich mit meinem Vornamen anmeldete. Trotz der weißgekalkten Wände und hohen Fenster lag die Werkstatt in einer dämmerigen Dunkelheit, da die Bäume ringsum das Licht stahlen. Die Größe des Raums war, wegen der zahlreich umherstehenden Tische, schwer auszumachen. In der Ecke neben der Tür zur Halle befand sich auf hölzernen Pfosten eine Balustrade, zu der eine schmale Treppe hinaufführte. Oben stand ein Schlafsofa mit einem darüber angebrachten Bücherbrett. Die Anwesenden saßen im Halbrund auf Schemeln und Kisten, etwas abseits, unterhalb der Galerie mit dem Rücken zum Fenster, kauerte einer, schmalschultrig, in einem tiefen Ledersessel. Ich setzte mich auf eine Truhe neben Bischof. Die Ankunft einiger Besucher wurde noch abgewartet. Nachdem meine Augen sich dem gedämpften Licht angepasst hatten, schätzte ich die Größe des Ateliers auf etwa 7 zu 5 Meter. Unter den Fenstern der Längswand zog sich ein Arbeitsbrett auf Böcken hin, voller Papierbündel und Zeitungsausschnitte, rechtwinklig ragte ein langer, hochbeiniger Tisch hinein, beladen mit Manuskripten, Büchern und einer altertümlichen Schreibmaschine mit zerschlissenem Farbband. Weiterhin erhoben sich Kavaletten, wie sie zum Modellieren benutzt werden, Pulte und Gestelle, eins davon trug ein aus Stäbchen, Pappscheiben, kleinen Schachteln und Tuchfetzen zusammengefügtes Bühnenmodell. Zur Seite des Sessels saß in starrer Haltung eine Frau mit kurzem hellem Haar, in lose hängendem sackleinenem Gewand, die beim plötzlich einsetzenden Gespräch stenografische Notizen machte, zumeist auf einen Wink, eine Kopfbewegung des neben ihr Sitzenden hin. Brecht war kleiner, schmächtiger, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Sein Gesicht war käsig bleich. Er trug eine kragenlose braune Jacke aus geschmeidigem Leder. Hinter den dicken Gläsern der Hornbrille hatten seine rotgeränderten, eng aneinanderliegenden Augen einen starren, leicht tränenden Blick, der hin und wieder von einem heftigen Blinzeln unterbrochen wurde. Die Asche der Zigarre, an der er saugte und kaute, schlug er ab in eine große Kupferschüssel. Schüsseln gleicher Art waren zwischen den Tischen im Raum verteilt. Einer der Gäste berichtete über die Zustände in den Lagern bei Perpignan. Ich hatte Branting anfangs nicht wiedererkannt. Er war eben aus Südfrankreich zurückgekehrt, wo er Möglichkeiten der Evakuierung von Kindern untersucht hatte. Er sprach müde, stockend. Es war, als bemühte er sich, etwas Unvorstellbares auszudrücken. Die Zuhörenden regten sich nicht. Seine Worte drangen in den Sinnesbereich jedes Einzelnen ein. Viele von uns besaßen Erinnerungen an die ockergelbe, von der Sonne angestrahlte Ortschaft in der Tiefebene am Rand der Pyrenäen. Der Strand des Mittelmeers lag 1,5 Stunden Fußweg entfernt. Nach einer Tageswanderung konnten die Übergangsstellen in den Hügeln und Vorgebirgen erreicht werden. Tausende hatten sich von hier aus an den Grenzwächtern vorbeigeschlichen, um zur republikanischen Armee zu gelangen. Aus verschiedenen Blickwinkeln sahen wir die Stadt mit ihren Befestigungen, von den römischen Ruinen bis zu den Forts und der Zitadelle aus späteren Jahrhunderten. Fast 150.000 Menschen waren jetzt, teils unter freiem Himmel, teils in notdürftig errichteten Baracken, hinter Stacheldraht zusammengepfercht worden. Die Sammelstellen befanden sich ein paar Kilometer von der Stadt entfernt, am Rand vertrockneter Felder. Im Frühjahr, in der Kälte, den Regengüssen, waren die Menschen, zermürbt von den Luftangriffen auf Barcelona, tagelang nordwärts gezogen. Leichen lagen an den Wegrändern. Manche Frauen trugen ihre toten Kinder mit sich. Nahrung war in den Dörfern kaum mehr aufzutreiben gewesen. Eine dürftige Mahlzeit gab es erst in den Notquartieren von Figueras. Hungernd, erschöpft, manche noch zitternd beim Gedanken an die Massaker, die die phalangistischen Kolonialtruppen auf den Straßen verübt hatten, waren die Vertriebenen übers Gebirge gewandert und an der Grenze von den Senegal-Soldaten der Garde Mobile empfangen und mit Gewehrkolben in Viehwagen gestoßen worden. Die Afrikaner aus der alten Sklavenkolonie, zwangsweise in die Armee gesteckt, gaben zurück, was an ihnen selbst verübt worden war. Unterm Vorwand, dass sie keinen Zoll bezahlt hatten, wurden den Flüchtlingen die Reste ihrer Habseligkeiten abgenommen. Uhren, Schmuckstücke, Füllfederhalter, sogar Brillen, Kopftücher, Kämme. Angekommen in Perpignan wurden die Männer von den Frauen getrennt, den Frauen wurden die Kinder entrissen. Tag und Nacht war vom Bahnhof her das Schreien, Flehen und Wimmern zu hören. Da standen auf den Nebengeleisen noch die Reihen der Güterwaggons, die von der französischen Regierung nicht nach Spanien eingelassen worden waren, vollgeladen mit Maschinengewehren, Kanonen, Luftabwehrgeschützen, Munition, versehen mit sowjetischen Absendezeichen. Von der Stadt, die von der Kathedrale Saint-Jean und der Burg im maurischen Stil überragt wurde, waren die Menschenmassen in die einzelnen Gehege getrieben worden. Am schrecklichsten, sagte Branting, war es im Sonderlager der Kinder. Nicht einmal unsere Aufrufe an die Ortsbevölkerung führten zur Linderung der Not, den wenigen Helfern gelang es nicht, das Sterben an Schwäche und Auszehrung zu verhindern. Kinder, gruppenweise umschlungen, lagen auf der Erde. Als die republikanische Armee, die den Rückzug der Zivilisten gedeckt hatte, eintraf, kam ein paar Tage lang wieder Hoffnung auf, die dann noch größerer Entmutigung wich. Die Soldaten hatten in geordneten Kolonnen die Grenze überschritten, sie sahen sich nicht als besiegt an, ihr gerechter Kampf prägte noch ihre Haltung. Frauen hatten die Schranken der Lager gesprengt, waren hinausgelaufen, um nach ihren Söhnen zu suchen, um ihre Männer wiederzufinden. Mit Gewehrsalven wurden sie in die Gehege zurückgejagt. Auch solche, denen es gelungen war, mit Automobilen nach Perpignan zu gelangen und in Hotels oder Privathäusern Unterkunft zu finden, wurden festgenommen, ihres Gelds beraubt und in die Lager gebracht. Die republikanischen Truppen mussten sich von den französischen Mannschaften, denen sie ihre Waffen übergeben und von denen sie Aufnahme und Beistand erwartet hatten, beschimpfen und verhöhnen lassen. Zum ersten Mal war Brechts Stimme zu vernehmen. Sich an Trepte wendend, den Regisseur, der das Stück über die Frau Garrar in Schweden zur Neuaufführung gebracht und Brecht um einen der veränderten Situation angepassten Prolog und Epilog ersucht hatte, sagte er scharf, krächzend, dass die Rahmenhandlung nicht mehr haltbar sei, umgeschrieben werden müsse. Da hatte er Frau Garrar, ihren Sohn, ihren Bruder, in das französische Lager versetzt. Ein paar Posten stellten ihnen, um sich die Zeit zu vertreiben, Fragen über den verlorenen Krieg, die dann mit der Stückhandlung beantwortet wurden. Der Abschluss sollte die Zuschauer darüber belehren, dass der Kampf trotz der gegenwärtigen Niederlage weitergeführt werden müsse. Er hatte geglaubt, auf diese Weise die Unverwüstlichkeit der Gestalten darstellen zu können. Der Eindruck wurde geweckt, dass französische Soldaten und spanische Arbeiter, die einen als Bewacher, die anderen als Gefangene, miteinander reden konnten. Vielleicht war es auch wichtig, diese klassenmäßig bedingte Hypothese aufrecht zu erhalten. Wenn sich überhaupt noch Veränderungen erreichen ließen, so hätten sie stattzufinden auf dem Boden dieser Solidarität. Eine solche Lösung entsprach jedoch, nach Brantings Bericht, nicht mehr der Wirklichkeit. Was sich nun zeigte, war der Wendepunkt in der Phase der Vorkämpfe zum großen, den ganzen Kontinent, den ganzen Planeten umfassenden Vernichtungskrieg. Die Verwüstung der individuellen Reaktionen war eingeleitet worden und hatte bereits tiefe Spuren hinterlassen. Die einfache dramatische Fabel, wie sie vor kurzem noch entworfen werden konnte, gehörte einer plötzlich verschütteten Welt an. Die französischen Arbeiter hatten es zugelassen, dass Blum die Volksfront zerschlug und dass Daladier ein Regime des Terrors errichtete. Die Flüchtenden vom spanischen Faschismus wurden begrüßt vom Faschismus in Frankreich. Was jetzt begann, sah Brecht, gehörte nicht mehr in den Raum eines Kammerspiels, sondern in die ungeheuren Landschaften der Dullengried oder des Triumphs des Todes, wie sie von Bruegel gemalt worden waren. Er ließ sich das aufgeschlagene Buch in breitem Format von einem Tisch reichen. Eine Weile schien es, als interessiere ihn nur noch dieses knöcherne Weib, diese ländliche Erinie, die mit starrem Blick, aufgerissenem Mund, einem Kürass über der Schürze und einen Sack voller Raubgut tragend, das Schwert schwingend, unter Flammen und Qualm, durch zersprengte, von geilen, geifenden, rüsselbesetzten, fischhaften, reptilhaften Wesen besetzte Städte eilte, oder diese rote, sandige Küste, angefüllt mit Heerscharen von Skeletten, die zum Lärm von Glocken, Fanfaren und Kesselpauken in Amphibienwagen und anderen gepanzerten Fahrzeugen in viereckigen Stoßtruppformierungen hinter hohen Schilden vorquellend aus Bunkern sich mit Sensen, Hacken, Feuerzangen, Pechfackeln, Mühlsteinen, Fangnetzen über die Menschen hermachten, sie kopfüber in Tümpel warfen, sie in Käfige, Hohlgänge und auf die öden Hügel trieben, sie räderten, enthaupteten und an reihenweise aufgestellte Galgen knüpften. Doch dann, unvermittelt, wollte er wissen, wie die Volksfront sich denn in den spanischen Kampfabschnitten bewährt habe. Während der folgenden Aussagen wurde es deutlich, dass er Angehörige verschiedener politischer Gruppierungen zu sich bestellt hatte, um aus ihren gegensätzlichen Ansichten Schlüsse ziehen zu können über die Gründe des republikanischen Zusammenbruchs. Es war, als entspräche sein abgesonderter Sitzplatz auch einer Reserviertheit den Versammelten gegenüber. Sein Blick in die Runde war kühl, doch von äußerster Konzentration. Oft führte er ungeduldig, nervös, die Achseln zuckend, abschweifende Äußerungen auf das Thema zurück. »Und ihr kamt wirklich miteinander überein?«, fragte er, als von einer aus Sozialisten, Anarchisten, Sozialdemokraten und Kommunisten zusammengesetzten Truppe die Rede war. Seine gespannte Aufmerksamkeit wurde zum Brennpunkt für die kundgegebenen unterschiedlichen Auffassungen. Beim geringsten Nachlassen seiner Wissbegierde wäre der Kreis auseinandergefallen. Misshelligkeit hatte sich schon angebahnt zwischen Vertretern des Standpunkts, dass die Nichtausnutzung des Guerillakriegs, des revolutionären Volkskriegs, zur Niederlage geführt hätte, und anderen, die den konventionellen Stellungskrieg als einzige Möglichkeit verteidigten, auch wenn dieser zufolge der materiellen Überlegenheit des Gegners den Sieg nicht hatte herbeiführen können. Von den meisten bestätigt wurde ihm, dass das Ausbleiben einer Beteiligung der sozialdemokratischen Führung sowie die Haltung der französischen und der britischen Regierung, die unterm Programm der Nichteinmischung einem Sabotieren des republikanischen Anliegens gleichkam, die Hauptschuld an der Kapitulation zu tragen hätten. Die Abschnittsleitung der deutschen Partei wurde von Warnke, Werner und Mewis repräsentiert. Werner sagte, dass nach dem Beschluss der Auflösung der internationalen Brigaden der Kampfwille noch keinesfalls gebrochen war. Auch im Februar, vor Casados, Cu, habe noch so viel Zuversicht bestanden, dass Modesto, der sich mit seinen Truppen aus dem gefallenen Barcelona zunächst nach Frankreich zurückgezogen hatte, wieder ins Land kam, um eine neue Verteidigungsfront aufzubauen. Nur weil Frankreich, obgleich Deutschland und Italien, sich nicht an die Vereinbarung des Abzugs der Truppen hielten, die Waffen nicht einließ, konnten Aktionen in größerem Umfang nicht mehr durchgeführt werden. Die Sowjetunion hätte sich nie, sagte ein anderer, von den Westmächten zur Einstellung der militärischen Hilfe erpressen lassen dürfen. Eine Auseinandersetzung begann zwischen einem Sprecher, der die Zerwürfnisse in der sowjetischen Partei für den Zerfall in Spanien verantwortlich machte, und Warnke, der in der Politik der Sowjetunion die Voraussetzung sah für die Beibehaltung des Friedens. Mich hatte das Aufblinken der Bildfläche in dem Buch, das von der Frau mit dem aschblonden Haar wieder entgegengenommen worden war, von meinem Platz zu dem Tisch am Fenster gezogen. Ich rückte einen Küchenstuhl heran, drehte das abgelegte Buch zu mir her und betrachtete die Reproduktionen. Vor fast 2 Jahren in der Buchhandlung in Warnsdorf hatte ich diese Bilder vor mir gehabt. Jetzt, nach den spanischen Erfahrungen, ging eine neue Wirkung von ihnen aus. Oft hatte ich mich gefragt, auf welche Weise sich die Eindrücke des Kriegs wiedergeben lassen sollten. Immer verloren sie, auch bei genauer Beschreibung, etwas von ihrem Wesen. Den mitgeteilten Erlebnissen haftete etwas Fremdartiges an. Die realistischen Schilderungen vermochten nur einen winzigen Ausschnitt zu decken. Darunter lag ungelöst der albdruckhafte Schrecken, die panische Verwirrung. Hier brach nun alles Untergründige, gelockt durch die Gestalt der Megäre, hervor. Da war der Feuerstaub, der brüchige Boden, da war das von der Hitze verdorrte Gezweig des Baums, das geborstene Gemäuer, da waren die behelmten Köpfe der Späher hinter Luken, da war das Gemetzel in Torgängen und Erdhöhlen, das Schutzsuchen unter Felsblöcken, da war das Wiedererkennbare, überdeutlich in jedem Detail, und da war das Brütende, das Ausgeheckte, da waren die Phantasmagorien der Arglist, des Verrats, der Schamlosigkeiten und Schandtaten, alles war von gleicher Greifbarkeit im Getümmel. Die Verbindung der Ausgeburten des Wahns mit den Gesten und Bewegungen aufgescheuchter, gemarteter Menschen stellte einen Zustand her, der jener Verrückung und Hellsichtigkeit nahe kam, die wir manchmal, sekundenlang, empfunden hatten. So waren beim Starren auf Sanddünen und Steinhaufen aus Rillen und Löchern Gesichter hervorgetreten. So hatten sich Wurzeln, verkohlte Balken in lauernde Körper verwandelt. So waren staubgraue Wegstauden zu angehobenen Schussrohren geworden. Und aus diesem Übergang zwischen blitzhaften Eindrücken und Täuschungen wucherten weitere Erscheinungen hervor, gezeichnet von dem Ekel, der stets der Furcht nah war. Versetzt in den Zwang, aus Notwehr zu morden, hatten wir um unsere Vernunft gekämpft, dass sie nicht verunstaltet werde angesichts dieses Bilds, drang das Unnatürliche ungehemmt auf uns ein, beleckte, betastete uns, strich uns grauenhaft über die Haut, streckte uns Borsten, Rüssel, Saugnäpfe, Hauer und Krallen entgegen. Versammelt war hier, drastisch und frech, alles, was dem Geschäft des Gerüchteschmiedens, des Fallspiels, des Intrigierens nachging, in aufgehängten Blasen, unter Glasglocken, in hohlen Rieseneiern, hockte äffisches, gefiedertes Gesindel, Schnauzen, Schnäbel aufsperrend, bereit, Galle, Pech zu speien, Bleikugeln herabzuwälzen, auf einem Dach saß mit gespreizten Beinen ein Unhold, die Kleider gerafft, den Arsch entblößend, mit einem Löffel stochernd im vorquellenden Kot. Diese krabbelnden Jauchetonnen, diese Käfer mit Hüten und Angeln, diese Spinnen, die Harfenstränge zum Einfangen der Beute spannen, diese Kreuzungen zwischen Maden und Fischen, Insekten und Nagern, das war das Gezücht, das sich sonst vor uns verborgen hielt, das am Werk war ohne Aufenthalt. Das waren die Parasiten, die Pestbringer. Fast gemütlich konnten sie sich geben, aufweisend feiste Pfaffenfratzen, behäbig schienen sie da zu liegen, unversehens aber konnten sie verschwinden. Wer es wagte und wem es überhaupt gelang, sie zu zerquetschen, der würde nur sehen, wie sie sich beim Aufplatzen zu Schwärmen von Ungeziefern vermehrten. Wer sich im Wundfieber befand, hatte am ehesten vermocht, den Einbruch der höllischen Herrschaft zu erkennen. Oft hatten wir solche, deren Augen ausgeschossen, deren Arme, Beine abgerissen worden waren, bitten hören, wir sollten dieses Tier dort, diese Ziege, diese Eule, diesen schnappenden Karpfen oder was es war, von seiner Bettstatt entfernen, sollten diese Speifliegen von ihm wegwischen. War die Schwelle zum Irrealen einmal überschritten, so nahmen die Erscheinungen, wie Bruegel sie wiedergegeben hatte, eine unmittelbare Fassbarkeit an. Die Materialisation des großen, beschuppten Gesichts mit dem einen leeren, dem anderen dunkel glänzenden Auge, den gleich Fensterläden aufgeklappten Lidern, dem scheußlichen Rattenschwanz, der sich aus einem der Nasenlöcher ringelte, der steinernen, zu einem Wartturm auswachsenden Stirn, dem klaffenden Rachen, aus dem sich eine wimmelnde Kloake ergoss. Es war der Tyrann, wie er sich aufgebaut hatte in allen Ländern, in denen der Kampf ausgetragen, erstickt, wieder angefacht wurde, von zerschossenen Mauern umringt, erhob sich die Machtposition. Überall im Gelände fanden Zusammenstöße statt, loderten Brände auf, lagen Gefangene zusammengebündelt, ferngerückt, hinter Schluchten, unerreichbar, im Gebirge, vorm roten Himmel stand ein gewaltiger Krug, Kühlung, Linderung versprechend. Einer Marketenderin ähnlich schlug sich die Dulle Griet durch die Gegend. Den Beutel mit der zusammengestohlenen Handelsware, in der mit Eisen bekleideten Hand haltend, vom Krieg lebte sie, aus dem Krieg schlug sie Gewinn. Ihr Rocksaum fegte hinweg über eine Schar von Weibern, die mit Dreschflegeln und Pfannen auf vorstoßende Bastarde einhieben, ihnen den Bauch aufschlitzten, die Eingeweide rausrissen, die auf der Flucht einen Laden plünderten, sich mit Mehlsäcken, Brotlaiben, Schinken davonmachten, nur um an der nächsten Ecke von anderen Bestien überwältigt zu werden. Diese Gesichte waren noch eingeätzt in meine Netzhaut, als Mewis mich aufforderte, über die Tätigkeiten hinter der Front zu berichten. Schon jetzt, 3 Monate nach dem Ende des Kriegs, schienen viele unserer Erinnerungen zweifelhaft geworden zu sein. Was wir festhalten wollten, war bereits von einem dichten Gewebe lügenhafter Geschichtsschreibung umhüllt. Die Vorgänge standen im Begriff, zwischen Mythen unterzugehen. Und es galt dies für beide Seiten, die unsere und die des Gegners. Welchen Gegenstand auch immer wir aufnehmen wollten, er war verunstaltet. Nicht nur die Furcht, gegen eine von oben bestimmte Wahrheit zu verstoßen, hinderte uns daran, seine Greifbarkeit wiederzufinden, sondern auch der Wunsch, das eigene Scheitern in Vergessenheit geraten zu lassen. Beim Gedanken an die unendliche Geduld, den Mut, die Anspannung der Kräfte jedes Einzelnen, wurde die Zerschlagung der Republik unerklärlich. Die Möglichkeit einer Niederlage war unvorstellbar gewesen. Nichts anderes hatte es gegeben als Beharrlichkeit, Enthusiasmus, dass die Opfer umsonst gebracht worden waren. Eine solche Bezichtigung war nicht zu ertragen. Doch wenn es nun darauf ankam, Gründe für den Zusammenbruch anzugeben, so musste versucht werden, diese auf die Unzulänglichkeit unserer Fantasie zurückzuführen. Nicht genügend eingeweiht waren wir gewesen in die umfassenden Konspirationen. Wir hatten in unseren Schlupfwinkeln ausgeharrt, waren ausgegangen von unserem guten Willen, unserem Ideal von Gerechtigkeit. Nicht genügend geschärft war unser Verständnis gewesen gegenüber den Manipulationen, die ringsum begangen wurden. Nein, so war es nicht. Gerade die Zänkereien, die Irreführungen, die Ausbrüche der Parteienfeindschaft, das Blendwerk der Propaganda, die Doppelzüngigkeit der Diplomatie, die Zeugnisse der eigenen Schwäche und Desorganisation hatten uns ja bedrängt. Und wir hatten das Unheimliche geleugnet, um aushalten zu können. Die vorgetäuschte Sicherheit, der Glaube an die Unverbrüchlichkeit unseres Tuns, so sehr gelobt, so sehr zum Vorbild erhoben, waren uns zum Verhängnis geworden. Doch wie hätten wir zu etwas anderem fähig sein können, fragte ich mich. Es gab ja immer nur den einen Tag, der bewältigt werden musste. Es konnte ja nichts anderes geben, als das Vertrauen in die militärische und politische Leitung, die sich in der gleichen Anstrengung zum Durchhalten befand wie wir. und während ich mich darum bemühte, etwas von diesen Überlegungen auszudrücken, sah ich durchs Fenster, hinterm Gebüsch, eine hagere, dunkelhaarige Frau, eine Zigarette mit langem Mundstück zwischen den Lippen, Wäsche in einer Zinnwanne waschen. Sie trug in der sommerlichen Wärme nur einen rosafarbenen Unterrock. Sorgfältig spülte sie jedes Stück, wrang es aus, hängte es an die zwischen Birke und Apfelbaum gespannte Leine und stieg dann in das schäumende Seifenwasser, saß still, zurückgelehnt, die Knie angezogen, eine neu angezündete Zigarette rauchend, hinauf ins flirrende Blattwerk starrend.